Herzlich willkommen zu Philosophisch Leben, zur ersten Folge unserer Reihe Auf dem Weg zu Weisheit und Glück. Und in dieser Folge möchte ich euch gerne dieses Buch hier vorstellen, das sogenannte Handbüchlein der Moral. Ein Klassiker der Philosophie, ein Klassiker der Ethik, und es stammt von diesem Mann hier, nämlich Epiktet, ein griechischer Philosoph, römisch-griechischer Philosoph. Und es entstand ungefähr um 100 nach Christus. Epiktet war anfangs ein Sklave und wurde freigelassen im alten Rom, wurde dann aber vertrieben nach Griechenland und hat dort eine Philosophenschule eröffnet, in der er viele Gespräche geführt hat. Und diese Unterredungen wurden dann später aufgeschrieben und daraus entstand dann das Handbüchlein der Moral. Epiktet war eben ehemaliger Sklave, er war gehbehindert, er hatte keine Familie, er war relativ arm, also alles gute Voraussetzungen, um sich sagen zu können, wenn ich nicht glücklich bin, das bin ich nicht selber schuld, das sind die Umstände. Aber als guter Philosoph hat er sich natürlich gefragt, was kann man denn da trotzdem machen? Und die Frage, die er in seinem Handbüchlein beantwortet, ist im Grunde genommen die wichtigste Frage überhaupt. Wie können wir trotz all der Probleme in unserem Leben dauerhaft glücklich werden? Und er hat dafür sehr, sehr viele Einsichten aufgestellt, sehr viele Weisheiten. Und diese Weisheiten des Epiktet möchte ich euch heute gerne vorstellen. Das sind natürlich nicht alle, sondern sozusagen die Basics. Wir gehen das ganz kurz durch. Und kommen zum ersten Punkt. Das erste, was er festgestellt hat, ist, es ist wichtig, dass wir im Leben lernen zu unterscheiden, und zwar zwischen zwei verschiedenen Arten von Dingen. Auf der einen Seite gibt es ja all die Dinge, die notwendig sind und die wir nicht verändern können und die nicht in unserer Macht stehen. Und auf der anderen Seite gibt es alles das, was in unserer Macht steht und was wir verändern können. Und da ist es wichtig zu unterscheiden. Wir sehen hier zum Beispiel, in unserer Macht steht, was wir denken, was wir tun und alles das, was wir uns wünschen und was wir uns nicht wünschen. Aber nicht in unserer Macht steht zum Beispiel unser Körper, wie wir aussehen, wie sein Zustand ist, welche Bedürfnisse wir haben. Das ist alles mehr oder weniger vorgegeben. Unser äußerlicher Besitz natürlich und auch das, was die Menschen so über uns denken, unser Ansehen, unsere Ehre, das ist zwar von uns beeinflussbar, aber doch trotzdem nicht voll und ganz. Und Epiktet sagt, wir müssen unterscheiden lernen zwischen dem, was in unserer Macht steht, denn das ist wirklich frei und ungehemmt und gehört ganz uns, und das, was nicht in unserer Macht steht, das ist aber wechselnd und unsicher und vergänglich. Und wenn wir das unterschieden haben, dann müssen wir uns natürlich fragen, was lieben wir? Was mögen wir eigentlich? Wem sind wir zugeneigt? Und warum? Was sind die Gründe dafür? Denn hier muss man gucken, ob das, was wir wirklich lieben, auch das ist, was in unserer Macht steht. Denn wenn es nicht in unserer Macht steht, dann kann es uns genommen werden. Und wenn uns das genommen wird, was wir lieben, sind wir unglücklich. Aber unglücklich wollen wir nicht werden. Deswegen, so sagt er, müssen wir dazu kommen, nur das zu lieben und zu wollen, was auch wirklich in unserer Macht steht, und an alles andere nicht unser Herz zu hängen. Und jetzt ist es für Epiktet wichtig festzuhalten, es geht nicht um die Dinge selber. Nicht die Dinge selber beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellungen, die sie von den Dingen haben, also ihre Meinung, ihre Einstellung dazu. Und diese Einstellung bestimmt unser Glück. Also normalerweise denken wir ja, es sind die Dinge, die uns Unglück oder Glück bereiten, aber die ein und dasselbe Ding kann für verschiedene Menschen eben verschiedene Sachen bedeuten. Dem einen gefällt der Sommer zum Beispiel und dem anderen gefällt er nicht, und das hängt natürlich an der Einstellung, die er dazu hat. Also sagt Epiktet, du musst deine Einstellung prüfen und du musst dir bewusst sein, dass die Dinge im Grunde genommen gar nicht so schlimm sind, wie sie sind. Das führt zu dem nächsten Punkt, der wichtigste Punkt eigentlich seiner Philosophie, übe Gelassenheit. Denn wenn es nicht die Dinge selbst sind, die uns Unglück bereiten, sondern unsere Einstellung, dann können wir das trainieren, dann haben wir das in der Hand, dann ist es das, was in unserer Macht steht. Und in unserer Macht steht eben genau die Art und Weise, wie wir auf die Dinge reagieren. Und die macht unseren Charakter aus. Also nicht, ob uns etwas geschieht, sondern wie wir damit umgehen. Als nächstes sagt Epiktet, es liegt in unserer Entscheidung, wirklich auch weise zu sein. Das liegt in unserer Macht. Das ist nicht irgendetwas, was dem einen gegeben ist oder nicht, sondern wenn wir vernünftig über die Dinge und uns selbst nachdenken, wenn wir in uns gehen, dann können wir wählen, wie wir handeln. Ob wir weise handeln, wie es unserer Natur entspricht, oder ob wir unweise handeln und dadurch eben unglücklich werden. Das betrifft zum Beispiel sowas wie den Besitz, den Reichtum. Epiktet sagt, sei lieber arm und frei als reich und besorgt. Jetzt könnte man ja sagen, ich bin natürlich lieber reich und frei, aber, so sagt Epiktet, Reichtum, materieller Besitz, wird dir niemals die Freiheit, die Sorgenfreiheit geben, die du für dein Glück brauchst. Denn wenn du Besitz hast, musst du dich darum sorgen, es ihn weiterhin zu haben, ihn zu vermehren, ihn zu sichern. Und alles das sorgt dafür, dass du nicht mehr innerlich unabhängig bist und frei. Wir sollen uns also fragen, was ist es wirklich? Was ist das, was uns passiert? Wirklich. Ein Beinbruch zum Beispiel ist eben nur ein Beinbruch. Ein gestohlenes Fahrrad ist eben nur ein gestohlenes Fahrrad und nicht mehr. All das behindert vielleicht unseren Körper auf irgendeine Weise, aber es muss nicht unseren Willen und es muss nicht unsere Seele behindern. Wenn wir beispielsweise von jemandem beleidigt werden, normalerweise regen wir uns dann auf darüber, aber im Grunde genommen, sagt Epiktet, ist das doch nur eine Meinung. Das ist doch keine objektive Wahrheit, die hier verkündet wird. Und wenn wir dieser Meinung so viel Macht zusprechen, dann sind wir natürlich von ihr abhängig und dann liegt es in ihrer Hand, ob wir glücklich werden oder nicht. Und das sollten wir uns bewusst machen. Epiktet schlägt in seinem Handbüchlein auch eine wunderbare Methode vor, um wirklich etwas gelassener zu werden, nämlich die alte Methode, sich seinen Tod vorzustellen. Und darüber zu meditieren, also sich bewusst zu sein, dass man vergänglich ist, dass man endlich ist. Und vor dieser Vorstellung, sagt er, verschwinden die nichtigen und oberflächlichen Sorgen, die wir sonst so haben, sehr schnell. Erst dadurch können wir wirklich Freiheit und Unabhängigkeit erlangen. Und wir können diese Freiheit und Unabhängigkeit vor allem von der Meinung und den Urteilen und den Vorurteilen der Gesellschaft bekommen, indem wir darauf sehen, was ist wirklich wichtig und was liegt wirklich in unserer Macht. Und erst diese Freiheit und Unabhängigkeit bringt uns auch das wahre Glück. Natürlich können wir uns Ziele setzen und etwas erreichen wollen, aber Epiktet sagt, es ist ganz wichtig, dass wir dabei auch die Folgen bedenken, bevor wir überhaupt handeln. Und auch die Voraussetzungen, wie viel wird es uns kosten, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, wie wird es uns dann gehen, wenn wir dieses Ziel erreicht haben. Und wenn wir das alles bedenken, ist es dann immer noch wirklich so wichtig, dieses Ziel zu erreichen. Entweder streben wir nach äußerem Erfolg oder wir finden unser inneres Glück. Ein Mittelding gibt es für Epiktet nicht. Das heißt, wir müssen uns entscheiden, entweder Philosophin sein und Philosoph und seine Seele ausbilden oder nach äußerem Erfolg streben. Aber im Grunde genommen ist eines für Epiktet klar. Wirklich glücklich können wir nur sein, wenn wir philosophisch leben. Wenn euch das interessiert hat und ihr euch näher mit dem Buch beschäftigen wollt, findet ihr dies und noch mehr auf der Homepage von Philosophisch Leben. Hier könnt ihr 5 Seiten herunterladen mit einer verständlichen Übersicht über die wichtigsten Ideen des Buches, mit Informationen zum philosophischen Hintergrund sowie ein paar kleinen praktischen Übungen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, philosophische Grüße, bis zum nächsten Mal.